Lieber Jens, du hast ordnungsgemäß den Bibeltext gelesen. Vielleicht habe ich das nicht sauber aufgeschrieben gehabt. Mein Text begann mit Vers 5c, dritter Teil. War absichtlich. Wir haben gehört, wer ist denn schon Apollos? Wer ist Paulus? Dass ihr euch streiten müsst. Und dann geht es so weiter, wir sind doch nur Diener Gottes, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat lediglich das getan, was ihm von Gott aufgetragen ist. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott hat euren Glauben wachsen lassen. Einer ist so wichtig wie der andere. Wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der euren Glauben wachsen ließ. Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere. Ob er nun das Werk beginnt oder weiterführt, macht euch darüber keine Gedanken. Jeder von euch, jeder wird von Gott den gerechten Lohn für sein Arbeiten bekommen. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Geht noch ein Stück weiter der Text, wir haben ihn gehört. Ich hab so gedacht, wir sind als Gemeinde unterwegs, als eine ziemlich bunte Schar. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, woher wir eigentlich alle so kommen. Wir sind eine ziemlich bunte Schar. Ich glaube, das Bild kann schon wieder beiseite nehmen. Danke. Im Überlegen, worüber ich heute predigen könnte, habe ich in den letzten 2 Wochen mich durch diese Kapitel des ersten Korintherbriefes gelesen. Angefangen da in dem Kapitel 3, dann weiter Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 8. Ich will das nicht alles heute predigen. Aber mir ist etwas aufgefallen dabei. Mir ist aufgefallen dabei, dass der Apostel Paulus den Christen in Korinth zu sehr unterschiedlichen Fragen etwas schreibt. Seine Überzeugung, das, was er sieht, was passieren soll. Und es geht bei dem, was er macht, immer um die Frage, wie kann es gelingen, dass Gemeinde beieinander ist? Wie kann es gelingen, dass Gemeinde so lebt, dass jeder Einzelne in dieser Gemeinde wächst, in seinem Glauben wächst, in seinem Leben mit Gott? Wie kann das gelingen? Und er hatte aufgrund der besonderen Situation der Gemeinde in Korinth damit zu tun, dass die Menschen so unterschiedlich waren. Also wenn man sich die Texte anguckt, dann merkt man, da gab es Menschen, die kamen aus dem Griechisch, aus dem hellenistischen Denken, aus dem Kulturkreis Griechenlands. Da gab es Menschen, die kamen aus dem römischen Kulturkreis. Da gab es in der Gemeinde Menschen, die kamen aus dem Judentum. Da gab es Menschen aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Da gab es Menschen, die zur Oberschicht gehörten, oder es gab Sklaven. Da gab es Arme und Reiche, einfache und gelehrte Leute. Und sie alle waren zusammen in dieser Gemeinde. Paulus sagt, ich habe versucht, eine Grundlage zu legen. Ich habe euch versucht, Jesus nahe zu bringen. Und dann muss er in seinem ersten Korintherbrief doch zu so vielen Einzelfragen Stellung nehmen. Nachdenken, überlegen, beschreiben. Man geht damit um. Irgendwann kam mir ein Stichwort oder ein Begriff in den Sinn. Und ich gedacht, den muss ich hier heute Morgen mal nennen. Kennt ihr diesen Begriff Glinus? Glinus, G-L-I-N-U-S. Ne? Der Begriff steht für vier verschiedene Worte. Für gläubig, in unserem Sinn. Glinus. Das ist ein Konstrukt, dieses Wort. Aber hinter diesem Begriff steht die Beobachtung, dass jede Glaubensgemeinschaft für die verschiedenen Themen und Ansichten in ihrer Gemeinschaft eine Art eigenen Kodex haben. Kommt jemand neu dazu, taucht unweigerlich die Frage auf nach einiger Zeit, passt der zu uns? Passt der zu uns? Was passiert auf dem Weg dahin? Man beobachtet einander, klopft bestimmte Werte, Lehrinhalte ab, versucht herauszufinden, ob der andere in unsere Gemeinschaft passt. Ist er oder sie Glinus, gläubig in unserem Sinn? Kennt ihr das? Bei meiner Vorstellung, als ich gefragt wurde, ob ich Pastor der FEG Hanstedt werden möchte, wurde mir im Rahmen einer Gemeindeversammlung vor vielen Jahren eine interessante Frage gestellt. Bruder Meier, wie halten Sie es mit Israel? Ich war ein bisschen irritiert über diese Frage. Ich habe irgendwas geantwortet. Natürlich, wenn man gefragt wird, antwortet man etwas. Das ist ja keine Frage. Ich weiß nicht, ob ich mit dem, was ich geantwortet habe, dem Denken des Bruders entsprochen habe. Die Situation liegt viele, viele Jahre zurück. Aber sie ist mir in Erinnerung geblieben. Die Frage hätte auch lauten können, Bruder Meier, sind Sie Glinus? Sind Sie gläubig in unserem Sinn? Wenn ein neuer Pastor kommt, dann muss man ja wissen, ob der zu einem passt, oder? Die christliche Gemeinde in Korinth war eine sowohl ethnisch als auch gesellschaftlich eine Multikulti-Gemeinde. Und die Vielfalt der angesprochenen Themen im ersten Korintherbrief verdeutlichen dies. Der Apostel Paulus hat versucht, diese Gemeinde zu sammeln. Immer wieder. Und immer wieder beschreibt er, was Grundlage, was sozusagen Sensor des Gemeindelebens sein muss. Das ist die Beziehung zu Jesus Christus. Das ist die persönliche, konkrete, verbindliche Beziehung zu Jesus Christus. Und eben auch das Miteinander. Diese persönliche Beziehung im Miteinander. Auch wir als Gemeinde sind eine bunt zusammengewürfelte Schar. Jeder von uns bringt seine eigene Gemeindegeschichte mit und auch seine eigene Gemeinde- und Glaubenssicht. Sind Sie Gelinos? Da gibt es unter uns Leute, die kommen aus der katholischen Kirche. Oder es gibt sogar Leute, die kommen aus dem Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Da gibt es Leute, die kommen aus dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden. Oder es gibt Leute, die kommen aus der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Da gibt es unter uns Leute, die kommen einfach nur aus dem EC. Oder andere, die kommen aus der SELG, selbstständig Evangelisch-Lutherische Kirche. Andere kommen aus der LKG, Landeskirchliche Gemeinschaft. Wir sind ein ziemlich bunt zusammengewürfelter Haufen. Was eint uns? Was eint uns? Ich glaube, dass das, was im Glaubensbekenntnis ausgedrückt ist, uns eint. Auch wenn wir selten sprechen. Aber ich glaube, dass es uns eint. Ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Ich glaube an den Heiligen Geist und die Gemeinschaft der Heiligen. Ich war vor einiger Zeit in einem Gottesdienst in einer katholischen Kirche, weil mein Nachbar dort georgelt hat und ich wollte ihn gerne mal orgeln hören. Und dann begegnete mir, wie es so Tradition ist, eben auch das zu jedem Gottesdienst gehörende Sprechen des Glaubensbekenntnisses. Ich kam gut mit bis zu der Stelle, an der statt allgemeinen christlichen Kirche eben katholischen Kirche gesagt wird. Aber es war trotzdem in Ordnung, da zu sein. Was eint uns? Ihr Lieben, die glaubende, vertrauende, persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir müssen lernen, damit umzugehen, auch mit den, oder vielleicht muss ich sagen, trotz der verschiedenen Hintergründe, die wir mitbringen, trotz der unterschiedlichen Ansichten, die wir haben, trotz der verschiedenen Glaubenserfahrungen, die wir gemacht haben. Weil Einheit besteht nicht darin, dass ich vor allem die Elberfelder Bibel lese. Oder Einheit besteht nicht darin, dass, wie Bernd Mayer das gerne macht, Hoffnung für alle liest. Das ist nicht die eigentliche Einheit, sondern die Frage nach Jesus Christus. Und die vielerlei Streitthemen, die im ersten Korintherbrief behandelt werden, machen etwas deutlich, dass es ein Ringen des Apostels Paulus gab um die innere Einheit dieser Gemeinde, was eigentlich heißt, die innere Bindung an Jesus Christus. Mein Eindruck war, dass er immer wieder darauf Bezug genommen hat. Ich habe dann in meinem Überlegen gedacht, okay, ich kann natürlich all die verschiedenen Themen, um die es geht, einfach mal nennen und sie können sie uns angucken. Aber es würde nicht mehr das sein, dass ich heute Morgen einmal hier über diesen Punkt spreche. Das Thema Götzenopferfleisch ist kein Thema für uns. Wir wissen ja nicht mal, woher das Fleisch kommt. Aber in Korinth auf dem Markt kriegt man nur so ein Fleisch. Oder die Fragen nach den Geistesgaben, die dort kommen. Oder auch nach dem Schriftverständnis. Oder nach Israel. Oder nach der Taufe. Oder. So viele Fragen werden dort behandelt. Christliche Gemeinde, ein bunter Haufen, der dennoch geeint ist und da seine Mitte hat in dieser Beziehung zu Jesus Christus. Und darum bin ich zu einem Thema gekommen in dieser Predigt. Das ist ein Vers aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 8. Da steht, nur die Liebe baut die Gemeinde auf. Nur die Liebe baut die Gemeinde auf. Kurz davor steht: Einsicht alleine führt zum Hochmut. Unerlässlich ist auch hier: Nur die Liebe baut die Gemeinde auf. Ihr Lieben, ich möchte mit euch darüber nachdenken. In der Lutherbibel steht an dieser Stelle, ich lese die hier natürlich auch: Das Wissen bläht auf, die Liebe baut auf. Ein interessanter Unterschied, nicht wahr? Wir sind auch als Lernende unterwegs, überhaupt keine Frage. Aber die eigentliche Mitte, um die es geht, ist, dass wir einander begegnen und miteinander unterwegs sind in Liebe. Liebe baut das Haus der Gemeinde. Ich möchte mit einem Beispiel das nochmal unterstreichen. In einer Gemeinde fährt der Pastor ein älteres Auto. Er hatte keine Möglichkeit, sich ein anderes zu kaufen. Mit dem kam er zurecht. Die Schwierigkeit war, dass dieses Auto manchmal liegen blieb. Und es gab eine Frau in seiner Gemeinde, die genug finanzielle Möglichkeiten hatte und die eigentlich dachte, das geht so nicht. Und kurzerhand hat diese Frau ihrem Pastor ein neues Auto gekauft. Und weil sie die finanziellen Möglichkeiten hatten, war das ein deutlich größeres Auto, als das er fuhr. Und sie stellte es ihm hin und er sollte damit unterwegs sein. Und der Pastor, der hatte ein richtiges Problem damit. Diese Frau hat es gut gemeint, keine Frage. Aber der Pastor wurde mit diesem Geschenk nicht glücklich. Er empfand, dass es nicht gut ist, wenn er als Pastor seiner Gemeinde ein Auto fährt, das deutlich über dem durchschnittlichen Einkommen seiner Gemeindeglieder liegen würde. Es macht ihm Not. Irgendwann hatte er den Mut, mit der Frau darüber zu sprechen. Und die sagt, okay, ja, natürlich, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und sie haben einen Weg gefunden. Er gab das Auto zurück. Es wurde wieder verkauft. Und er bekam die Möglichkeit, ein angemessenes Auto, nach seinem Empfinden angemessenes Auto zu kaufen und damit zu fahren. Was war das Anliegen dieser Frau? Sie wollte ihrem Pastor gerne helfen. Ihr hat das zu schaffen gemacht und ich kann das total gut verstehen. Und was war das Anliegen des Pastors? Er wollte nicht einfach irgendwo über anderen stehen. Und ich kann das auch gut verstehen. Ich glaube, dass die beiden sich gefunden haben, hat etwas damit zu tun, dass sie eigentlich klar waren in ihrer gewollten und gesuchten Abhängigkeit zu Jesus. Und darum fanden sie einen Weg, wie dieses Problem gelöst werden könnte. Ihr Lieben, im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, ich glaube, die meisten von euch kennen das, zumindest den Vers 13 aus dem 13. Kapitel. Im 1. Korinther 13 steht dieser Abschnitt, in dem der Apostel Paulus über die Liebe spricht, wo er beschreibt, was die Liebe aushält, was die Liebe tut, wie die Liebe sich einsetzt. Und da steht auch dieser Satz: Ohne Liebe ist alles nichts. Mein lieber Scholli, das müssen wir uns nochmal richtig überlegen, was das heißt, oder? Da wird uns, ich sag mal so, von Gott her ein Maßstab gegeben. Hallo Bernd, ohne Liebe ist alles nichts. Da kannst du so sehr überzeugt sein von der Richtigkeit dessen, was du tust. Wenn diese Überzeugung nicht gepaart ist mit einer Liebe zu dem Gott, zu dem du gehörst, und mit einer Liebe zu dem Menschen, mit dem du unterwegs bist, dann ist es alles nichts. Wisst ihr, dass das uns in Frage stellt und auch berechtigt in Frage stellt? Und wisst ihr, dass das uns erdet, weil es uns zurückwirft auf diese Frage, die Jesus seinem Freund und Nachfolger Petrus mal gestellt wird: Hast du mich lieb? Diese Frage taucht doch da auf. Der Petrus, der handelte und sagte: Mit dem habe ich gar nichts zu tun, weil er Angst hatte um sein eigenes Leben. Und den Jesus nicht fragt, ne? Petrus, müssen wir nicht nochmal über was reden? Sondern den Jesus fragt: Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und als Petrus diese Frage beantwortet mit Ja, auch nachdem sie ihm dreimal gestellt worden ist, gibt Jesus ihm eine Aufgabe. Die Frage der Liebe zu Christus und die Frage der Liebe zueinander muss bestimmen unsere Lebensgemeinschaft als Gemeinde. Alles andere hilft uns nicht weiter. Und mir ist ein anderer Satz der Bibel noch ins Gedächtnis gekommen, während ich über diese Fragen nachgedacht habe. Und das ist der Satz aus Johannes 3, Vers 16. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Es ist Gottes Liebe zu uns, die uns eine Möglichkeit zu leben gibt. Die uns eine Möglichkeit zu leben gibt. Und ich glaube, dass diese Liebe Gottes wir brauchen, in unseren Herzen brauchen. Unerlässlich ist nur die Liebe. Sie baut die Gemeinde auf. Viel mehr möchte ich heute Morgen eigentlich gar nicht sagen. Und dass es mir wichtig ist, mit euch heute Morgen hier Gemeinschaft zu haben. Und ich finde es gut, dass wir heute Morgen auch miteinander Abendmahl feiern. Das ist ja eine Form der Begegnung, die beide Richtungen unseres Lebens in sich aufnimmt. Es ist Herbstzeit, man merkt das. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, das möchte ich euch an dieser Stelle gerne zeigen. Vielleicht kannst du das zweite Bild mal einblenden. Man muss sich das mal ein bisschen angucken. Ist völlig okay. Ich habe auch nicht fotografiert, was ich anhatte, als ich das fotografiert habe. Ich hatte noch meinen Schlafanzug an. Es war früh morgens. Es war ein Morgen, dem es einen wunderschönen Sonnenaufgang gab. Der Himmel war faszinierend und auf unserer Fensterbank in unserem Schlafzimmer steht dieser Leuchter, der dieses Bild sozusagen rahmt. Ein Schülerprojekt eines unserer Kinder. Und als ich mir das so anguckt, habe ich gedacht, ich muss mal rausgehen. Und dann habe ich das draußen hingestellt und habe dadurch fotografiert. Was seht ihr? Also ich habe das zuerst fotografiert, weil ich den Himmel so schön fand. Und als meine Frau sich das Bild anguckte, sagt sie, hast du gesehen? Die offene Tür. Der Weg zum Feld ist nicht versperrt. Die offene Tür. Ich hatte die Weite des Himmels gesehen und die Weite des Feldes. Und dann fiel mir auf, ach, der Zweig von unserem Birnbaum, der ist da ja auch zu sehen und der hängt voller Birnen. Jahresfrüchte, Lebensfrüchte, was auch immer. Man kann wahrscheinlich ganz vieles entdecken in diesem Bild. Und es wird gerahmt von einem Herz der Liebe. Egal, ob wir über Weite nachdenken oder eine offene Tür nachdenken, über Lebensfrüchte oder Jahresfrüchte, es wird gerahmt von einem Herz der Liebe. Was immer wir in unserem Leben tun können, wo immerhin wir gehen, von Gott her gilt genau dies, gerahmt von einem Herz der Liebe. Deshalb dachte ich, ich muss euch dieses Bild heute Morgen einmal zeigen. Ich bin ein Mensch, der viel und gerne mit Bildern lebt, Sprachbilder und andere. Liebe baut die Gemeinde auf. Ich bete. Herr unser Gott, wir sind an diesem Morgen hier. Und jeder von uns ist unterwegs mit all dem, was er erlebt hat, und all dem, was er gelernt hat, und mit dir. Wir sind unterwegs mit dir. Du bist unser Herr. Und wir möchten eigentlich, dass unser Leben nicht anders ist, als dass es gebunden ist an dich. Du hast dein Leben für uns gegeben. Du hast dein Leben gegeben aus Liebe zu uns. Jesus, danke dafür. Danke. Und ich möchte dich bitten, dass du uns führst auf unserem Weg, persönlich und als Gemeinde. Dass du uns an die Hand nimmst und uns hilfst, deine Liebe zu leben. Im Kontakt miteinander. Und im Kontakt mit den Menschen um uns herum. Hilf du uns. Danke. Und wenn wir jetzt miteinander das Mahl feiern wollen, dann bitte ich dich, lass du diese Gemeinschaft, die du uns gibst, darin deutlich werden. Amen.